Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder einen Gast. Hallo Gast, wer bist du? Hallo Thorsten Frenzel, ich bin der Gast, ich bin Vincent Patermann und habe das Vergnügen, die Geschäftsführung vom Next e.V. und dem Next Netzwerk machen zu dürfen. Ja, und genau darum geht's heute. Es geht nicht um dich, sondern es geht um das Next Netzwerk. Da werde ich mich, glaube ich, heute noch ein paar Mal verhaspeln. Fangen wir doch gleich mal an. Was ist denn das? Was ist das Next Netzwerk? Unser Next Netzwerk, das ist ein Netzwerk in der öffentlichen Hand. Wir vernetzen Ebenen und ressortübergreifend Beschäftigte in der öffentlichen Hand zu Themen der Digitalisierung, des digitalen Wandels. Und Next ist dabei zusammengesetzt und steht für Netzwerkexperten für die digitale Transformation der Verwaltung. Und klingt Next schon viel besser. Ja, du kannst auch den ganzen Kladderadatsch am Ende weglassen. Also Next Netzwerk, den Zungenraspler, den braucht kein Mensch. Also Next reicht mir auch vollkommen aus und ich glaube vielen anderen auch. Wir haben leider zu spät dann mal ins Markenregister geschaut und da stehen schon eine ganze Menge Next drin. Rückblickend würde ich sagen, war nicht die klügste Entscheidung, diesen Namen zu wählen, aber jetzt heißen wir so und jetzt machen wir unser Kram und sind zumindest auf dem Gebiet auch die Einzigen, die das machen. Aber immerhin, der Name passt gut zu dem, was ihr macht. Also ebenenübergreifende Vernetzung der öffentlichen Hand zur Gestaltung einer modernen Verwaltung in Deutschland. Also das heißt, ihr geht voran. Ihr bringt alle die bisher so ein bisschen in ihren Kämmerlein gesessen haben, zusammen und kümmert euch um zum Beispiel die Digitalisierung. Ja, kümmern ist fast ein bisschen weit gegriffen. Also wir hoffen, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass das auch mal funktioniert. Weil was wir gerade auch wieder in den letzten Monaten, im letzten Jahr erleben, ist, dass es zu wenig Räume gibt, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können. Und dass teilweise benachbarte Gesundheitsämter gar nicht wissen, wie sie miteinander kommunizieren. Das ist keine geeignete Plattform. Und das meine ich gar nicht mal unbedingt als App gibt, auf der man miteinander ins Gespräch kommt und besser noch miteinander lernt, sich austauscht aus der Praxis für die Praxis und so am Ende eine modernere Verwaltung in Deutschland mitgestaltet. Und darum haben wir Next gegründet, um eben diesen Raum zu schaffen miteinander, um uns aus der Praxis heraus auszutauschen und das, was alles auch gut läuft, aber auch das, was nicht gut läuft, miteinander zu teilen, um es eben auch besser zu machen. Das heißt, ihr schafft auch so ein informelles Netzwerk, also so informelle Verknüpfungen zwischen zum Beispiel einem Bürgerbüro-Mitarbeiter und einem Gesundheitsamtsmitarbeiter. Uns eint ja dabei, dass wir uns mit dem Feld digitaler Wandel, digitale Transformation, Digitalisierung beschäftigen. Das bedeutet, das eint auch diejenigen, die sich im Netzwerk im Next-Netzwerk vernetzen. Jetzt habe ich selber gemacht. Und wenn da, wir nennen sie digitale MacherInnen, im Gesundheitsamt sind und den Austausch mit Bürgerbüro-Mitarbeitenden suchen, dann ist Next dafür ein Ort, um den zu gewährleisten. Was wir jetzt nicht unbedingt machen, ist fachlichen Austausch im Gesundheitswesen. Ja, also unsere Klammer ist immer die Digitalisierung. Das Besondere daran ist aber, dass wir alle irgendwie dieses Thema Digitalisierung teilen und trotzdem aufgrund unserer beruflichen Verortung andere Perspektiven auf diesen Gegenstand haben. Ob das jetzt aus Bundesebene, aus kommunaler Ebene ist oder auch aus der Ebene eines öffentlichen Unternehmens oder einer Anstalt. Wir haben andere Beiträge zu dieser Debatte und ja, so geht es gemeinsam besser. Das ist so der Kern, glaube ich, eigentlich. Genau, also hast du schon beantwortet, was ich eigentlich fragen wollte, wer denn bei euch alles so dabei ist. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr so 70 aktive Mitglieder im Verein habt. Kannst du Beispiele nennen, wer da alles dabei ist, um so ein bisschen mal einen Abriss zu machen, dass man sich vorstellen kann, woher die ganzen Mitglieder kommen? Genau, also wir haben das Next Netzwerk, da fange ich vielleicht an, weil 70 klingt jetzt gar nicht so viel und da fragt man sich doch, was machen die da eigentlich? Im Next Netzwerk bedeuten mehr als diese 70 Menschen vernetzt. Da sind inzwischen etwa über 1300 Beschäftigte aus der öffentlichen Hand aus. Ich habe am Wochenende mal nachgezählt, 337 Organisationen vernetzt. aus tatsächlich allen Ebenen, also den föderalen Gebietskörperschaften, den Anstaltenkörperschaften, öffentlichen Rechts und öffentlichen Unternehmen. Und wer im Verein da Mitglied ist, also das sind vor allem unsere aktiven Mitstreiterinnen und Mitstreiter, diejenigen, die sich für unsere Aktivitäten einsetzen, die für die Community Gastgebende sind, die sich darum kümmern, dass Austausch, Vernetzung, miteinander lernen und miteinander die moderne und digitale Verwaltung in Deutschland mitgestalten, gut funktioniert. Und das ist tatsächlich auch gut auf unserer Website einsehbar. Ich kann ja gleich mal die Werbung platzieren. Also next-netz.de, da landet man auch sehr leicht im Newsletter bei uns und das ist schon der erste Schritt rein ins Netzwerk. Wir haben roundabout 20 Organisationen, die bei uns Mitglied sind und entsprechend bald 50 Personen, die sich bei uns aktiv einbringen. Und da sind von der AKDB, vom ITZ-Bund, also als IT-Dienstleister, vielleicht auch die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung zu nennen, aber auch die FITCO, also die föderale IT-Kooperation, die euch da draußen vielleicht auch bekannt ist. Wir haben das Digitalministerium in Hessen und Patrick Burkhardt mit dabei. Wir haben eine Landesverwaltung aus Berlin. Wir haben aber auch Kommando Cyber-Informationsraum der Bundeswehr. Also es gibt da jetzt nicht den einen Fokus. Ja. Das Digitale und das Gestalten der Digitalisierung, das eint diese Mitglieder. Und viele unserer persönlichen Mitglieder haben sich auch auf der Website verewigt. Oh, das klingt ja nach einem schönen, bunten Zusammentreffen von verschiedensten Bereichen, die alle im Prinzip Digitalisierung und Verwaltung gemeinsam haben. Wie vernetzt ihr denn eigentlich? Also was macht ihr denn da? Weil so ein Netzwerk gründen ist jetzt nicht so schwer, aber dass das Ganze auch in Bewegung kommt, dass da was passiert. Also wir arbeiten da miteinander entlang eigentlich dreier wesentlicher Prinzipien, die für so einen Austausch und so eine Community, insbesondere wenn sie jetzt seit inzwischen über einem Jahr rein digital, also virtuell stattfindet. Und die Prinzipien sind in allererster Linie die Freiwilligkeit. Das unterscheidet uns vielleicht von anderen Gremien in der Verwaltung, wo man ja nicht unbedingt freiwillig drin sitzt. Das bedeutet, Menschen, die sich bei uns treffen, die machen das, weil sie es wollen, nicht, weil sie es müssen. Das zweite ist die Offenheit. Offenheit, neue Dinge zu lernen, sich auszutauschen, Dinge auch zu teilen. Und dafür ist aber das dritte Prinzip wichtig, Vertrauen und Vertraulichkeit. Und das gewährleisten wir, indem wir bei unseren Begegnungen und Veranstaltungen, die wir da machen, ausschließlich Beschäftigte der öffentlichen Hand einladen und eben nicht die externen Dienstleister, die BeraterInnen, die Wirtschaftsunternehmen. Denn auch für den Austausch gibt es gute und auch geeignete Räume und Formate. Und diese Räume, die müssen wir nicht neu bauen, die müssen wir nicht neu erfinden. Da gibt es, ob jetzt Messen und Konferenzen oder anders geartete Austauschrunden oder gar Vereine, das wollen wir nicht irgendwie nochmal copy-pasten. Und was wir dann genau machen im Next-Netzwerk, das sind im Wesentlichen drei Formate, die zwar die gleichen Leute ansprechen, aber doch sich ein bisschen unterscheiden. Und das Einfachste, um auch mal reinzukommen in die Community, ist unser Next-Camp. Das ist ein Barcamp-Format, was wir 100% digital machen, dreimal im Jahr. Und was so den ersten Schritt rein ins Netzwerk eben ermöglichen soll. Wir hatten jetzt im Januar unser letztes Next Camp. Gemeinsam haben wir das bespielt auch mit der KGST und dem Digitalrat der Bundesregierung und Fraunhofer Fokus, also dem ÖFIT-Bereich. Und das Barcamp ist vielleicht insofern auch nochmal ein besonderes Format für uns, weil das einzige Format ist, wo wir auch Wissenschaft und Forschung einladen, weil wir sagen, das ist so ein großes Format, um eben auch einen Einstieg in Themen zu finden, dass wir da auch mal diese Perspektive noch mit an den Tisch laden und freuen uns da total, mit Fraunhofer Fokus einen fachlich fundierten Partner zu haben, mit dem wir auch im letzten Jahr zum ersten Mal das Barcamp dann gemacht haben, auch mal auszuprobieren, wie kommt das eigentlich an. Und für uns großer Erfolg, wir hatten über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Next Camp im Januar dabei. Und ich weiß nicht, ob ich über das Barcamp-Format was erzählen soll, aber das Format an sich ist anders als eine Konferenz, wo es eine festgeplante Agenda gibt und man dann als Teilnehmerin, als Teilnehmer hinkommt, eben ein Format, wo man von der Teilnehmenden zur Teilgebenden wird und selber auch die Möglichkeit hat, ein Thema, eine Frage, eine Session oder einen Workshop einzubringen. Und wir als Next-Verein schauen, dass wir dieses Mitbringen, dieses Zusammenkommen so einfach wie möglich gestalten, weil wir sagen, in allem, was wir tun, Vernetzung muss so einfach sein, wie eine E-Mail zu schreiben. Es darf nicht auch noch schwierig sein, sich zu vernetzen. Und da ist das Nextcamp einfach ein toller Ort, um mal Impulse aus der Community zu kriegen, auch was geht woanders. Das Schöne an so einem Barcamp finde ich ja, wenn man da hingeht, lässt man sich auf einiges ein. Also man geht hin und weiß noch nicht, wo es hinführt. Gibt's Themen, die mich interessieren, oder wenn es keine Themen gibt, die mich interessieren, biete ich einfach das Thema selbst an und diskutiere drüber. Und das finde ich an so einem Barcamp super interessant. Und wenn Nextcamp ist, dann glüht auch Twitter. Also da wird auch fleißig auf die digitalen Medien oder digitalen sozialen Medien zurückgegriffen. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, was da passiert. Ich bin ja auch so ein Typ, also ich verbringe da viel Zeit und kommuniziere da gerne und viel, aber das ist vielleicht auch die Falle, aus der wir uns lösen wollen und auch müssen, weil Twitter ist eine Bubble. Also wenn wir Digitalisierung der Verwaltung oder ein beliebiges Thema irgendwie nur auf Twitter denken, dann hast du immer die gleichen 10 Köpfe. Also nicht falsch verstehen, ich mag euch da draußen, aber wir müssen genau davon wegkommen, nur mit dieser Community irgendwie in den Austausch zu gehen, weil die ist im Zweifel sowieso schon hoch vernetzt. Die braucht genau diese Plattform auch vielleicht einmal weniger, weil sie ja nicht auch Twitter hat oder in Interaktion ist und da Anbindung hat. Aber es gibt noch bedeutend mehr digitale Macherinnen und Macher in der öffentlichen Hand, die eben nicht auf Twitter sind und die trotzdem nicht nur einen richtig guten Job machen, sondern auch Netzwerk, Vernetzung, Austausch und sowas brauchen. Ja, du hast ja von 3 Säulen gesprochen, aber ich möchte trotzdem nochmal abschweifen. Wie kommt ihr genau an die Leute ran? Also ihr wollt ja dann wahrscheinlich nicht unbedingt den Amtsleiter, sondern eher die Umsetzer, die Sachbearbeiterinnen und so weiter. Wie kommt ihr an die ran? Wir laden ein. Wir machen Angebote und laden ein. Also ich schicke keine Briefpost in die Poststelle und bitte um Verteilung an die zuständige Stelle, sondern wir finden online statt und wir machen Online-Einladungen. Wir kommunizieren über die üblichen Kanäle. Wir haben Newsletter, wir haben eine LinkedIn-Seite, über die wir kommunizieren und natürlich auch einen Twitter-Channel. Wir erleben, dass ganz viel Word of Mouth passiert. Also Leute leiten weiter, was wir tun, teilen das mit Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich haben wir auch über unsere Mitglieder Fürsprecherinnen und Fürsprecher, die dann auch in den eigenen Intranets oder den eigenen Organisationen Hinweise geben auf die Aktivitäten vom Netzwerk. Auch wenn das dann keine Anweisung ist, da mal aufzuschlagen, sondern tatsächlich eine Einladung eben, die dann multipliziert wird. Und habt ihr irgendeine Idee, wie das tatsächlich dann angenommen wird, hausintern in den Verwaltungen? Weil es ist ja oftmals, bei euch herrscht zwar Freiwilligkeit, aber oftmals findet ja statt, dass irgendein Amtsleiter sagt, geh da mal hin, guck dir das mal an. Oder kommt das eher von den Sachbearbeitern, die sagen, hey Chef, ich gehe da jetzt mal hin, ich guck mir das mal an. Das Schöne ist, sowohl als auch. Also wir haben in unseren Veranstaltungen vom Staatssekretär bis zur Bürosachbearbeiterin oder von der Staatssekretärin bis zum Bürosachbearbeiter alles mit dabei. Und das macht Next auch ein Stück weit aus, dass wir eben nicht irgendwie auf einer Hierarchieebene der formalen Verwaltung rumschwirren und hier alle SachbearbeiterInnen klagen sich dann ihr Leid und sagen, wie schlimm doch alles ist und dass da irgendwas fehlt und am Ende ist aber keiner da, der dem mal zuhört, sondern bei Next treffen sich Leute nicht nur über föderale Ebenen und Ressorts hinweg, sondern eben auch über die Hierarchien hinweg und das macht dann auch den Austausch, ich will behaupten, spannend und bereichernd, sicherlich manchmal auch anstrengend, aber wir wollen ja auch einen Beitrag leisten. Ich durfte das ja jetzt selber neulich kurz miterleben, als ihr die Nachbesprechung des ersten Tages der Fachtagung des IT-Planungsrates veranstaltet habt. Das war eine großartige Idee. Sowas wünsche ich mir eigentlich nach jeder Messe und nach jeder Veranstaltung. Und da tauchte einfach der Staatssekretär auf. Das war super. Ja, also wir haben das dann über so ad hoc an dem Tag der Fachkonferenz entschieden, weil die Fachkonferenz war eine doch sehr große Veranstaltung mit vielen Teilnehmenden, aber sie war wesentlich weniger interaktiv, als ich es mir gewünscht hätte. Die einzige Interaktionsmöglichkeit für die Zuschauenden war tatsächlich, Fragen in einen monodirektionalen Chat zu stellen, aber eine Antwort kam oder kam eben nicht und ich wusste auch gar nicht, wer gerade zuhört und da haben wir einfach spontan eine WonderMe-Session aufgemacht und haben das über unsere Kanäle und auch in unseren Verteiler, in den Vereinsverteiler geschoben und das war dann so mit einer 2-Stunden-Frist irgendwie, wir machen heute irgendwie noch eine Next-Lounge auf und wo du so ansprichst, haben wir damit eigentlich unser viertes Format gebaut, und werden möglicherweise in Zukunft andere Veranstaltungen hijacken und sagen, wenn ihr zu wenig Austausch macht, dann machen wir ihn für euch. Ich glaube, das haben wir im letzten Jahr alle gemerkt. Du kannst nicht mehr irgendwie Fernsehen produzieren und sagen, das ist jetzt interaktiv, nur weil man irgendwie einen Chat hat. Also so funktioniert es nicht mehr. Also wenn ihr das jetzt bei allen großen Veranstaltungen macht, bin ich dabei, weil das ist genau das, was meistens fehlt. Dieses Treffen dann hinterher am Kaffeebuffet und einfach mal zu ratschen. Und da finde ich auch das Tool WonderMe da ganz, ganz gut. Da kann ich mich ja in so eine Bubble begeben und wenn mir die Bubble nicht mehr gefällt, dann gehe ich halt woanders hin. Das ist genau das Gleiche wie bei den Get-Togethers nach den diversen Messen und Veranstaltungen. Großartig. Aber jetzt haben wir schon zwei der quasi jetzt inzwischen vier Säulen. Was sind denn die anderen beiden Säulen, nachdem wir jetzt Nextcamp und Nachbesprechung von Veranstaltungen haben? Genau, also Nextcamp, Barcamp-Format, du bringst dein Thema mit, du redest drüber und wir legen überhaupt nichts fest. Das einzige Thema, was wir vorgeben, ist, sind die drei Schlagworte eines Barcamps, eines Nextcamps. Und das ist bei uns immer Verwaltung digital gestalten. Das unterscheidet aber auch das Barcamp, was so ein themenoffenes Ding ist, von den anderen Formaten. Und das sind im Wesentlichen unsere Next-Communities, die sich als Fach-Communities zusammenfinden und die einen Erfahrungsaustausch aus der Praxis befördern, vorantreiben, miteinander in den Austausch eben gehen. Und Kernanliegen von unseren Next-Communities ist, dass wir das bestehende Erfahrungswissen vernetzen und nicht zuletzt auch den beratenden Einsatz verringern können. Dass wir eben die Möglichkeit schaffen, einander ein Stück weit zu beraten. Ich will jetzt nicht auf Qualitätsunterschiede und so weiter schon eingehen, aber solange wir gar keine Möglichkeit haben, mal nachzufragen, wie erlebt ihr das, was habt ihr schon erlebt oder gemacht oder was könnt ihr empfehlen, werden wir es auch nicht einfach mal fragen. Ja, ich meine, wie oft rufst du in einer Behörde in einem anderen Bundesland an und fragst mal, was die für Erfahrungen mit XYZ gemacht haben? Ja, und ja, ich jetzt leider ziemlich oft, weil ich Produktmanager bin, aber es ist genau das, wovon das Geschäft lebt. Also ich muss informelle Netzwerke haben, wo ich mal anrufen kann und sage, hey komm, Vincent, sag mal, wie läuft's denn bei euch? Kannst du mir mal einen Tipp geben oder ähnliches? Und das fehlt meines Erachtens in der öffentlichen Verwaltung ziemlich. Das gibt's so ein bisschen lokalisiert, vielleicht innerhalb der Kommunalverwaltung oder innerhalb der Landes- oder Bundesverwaltung, aber nicht so kreuz und quer, wie es eigentlich sein sollte. Da versuchen wir, einen Baustein zu stiften. Und wir wollen uns ja auch gar nicht anmaßen zu sagen, once only, ja, next allein und dann sind wir glücklich. Aber gerade auch dieses ebenenübergreifende Austauschen, da sind wir tatsächlich auch in der Form die Einzigen, die das machen. Und mit den Next Communities haben wir dann eben so Fachformate, die sich dann speziellen Themen widmen und sich auf eine Sache konzentrieren. Und da haben wir beispielsweise eine sehr große Next Community, die noch gar nicht so alt ist. Die haben wir jetzt erst im November, glaube ich, gegründet, die Next Community interne Beratung. Und deren Anliegen ist es, interne Beratungseinheiten aus der öffentlichen Hand zu vernetzen, in den Austausch zu bringen, sich über Aus- und Fortbildung auszutauschen, gemeinsame Beratungsstandards auszutauschen, aber vor allem auch sich mit der Frage auseinanderzusetzen, Was waren denn Erfolgskriterien dafür, dass es uns heute gibt? Oder was würde ich denn machen? Würde ich uns neu gründen? Ja, weil viele gründen ja gerade interne Beratungseinheiten auch. Und da ist diese Community auch ein hervorragender Anlaufpunkt, um mal reinzukommen auch in das Feld. Und man muss ja gar nicht irgendwie eine interne Beratung ausgegründet in GmbH-Form sein, wie es jetzt die Stadt München beispielsweise hat. Also interne Beratung kann ja auch auf ganz anderen Ebenen stattfinden. Ob du jetzt Controlling-Einheit bist oder InnoLab, also wir sind da nicht früherer Kollege hat immer gesagt, päpstlicher als der Papst. Uns geht es da nicht ums Dogma, es geht uns um den Austausch von Erfahrungen und da muss nicht unbedingt immer das gleiche Label draufstehen. Ja, letztendlich gibt es ja verschiedene Formate und die sind ja auch für jede Verwaltung anders machbar. Nicht jeder hat solche Möglichkeiten wie die Stadt München, die dann eine eigene GmbH gründen können. Manche müssen auch einfach eine kleine Abteilung gründen oder ein kleines Team oder ähnliches. Wie kann ich denn an so einer Next Community teilnehmen? Wenn ich jetzt sage, interne Beratung interessiert mich, wie mache ich da mit? Schritt 1 ist ganz simpel, melde dich für ein Newsletter an bei uns auf der Website und den kriegst du einmal im Monat und da sind dann immer alle Veranstaltungen und Aktivitäten aus dem Netzwerk, fürs Netzwerk, für den nächsten Monat so drin. Klick dich ansonsten auf unsere Website und klick dich auf die Seite der entsprechenden Community, die dich da interessiert und dann kannst du entweder zu einer Veranstaltung der Community kommen, die werden da auch immer dargestellt oder du meldest dich in unserem E-Mail-Verteiler der jeweiligen Community an. Und dazu am besten deine dienstliche Adresse, damit wir auch dich zuordnen können zu der öffentlichen Organisation, zu der du gehörst. Sonst lehnen wir deine Anfrage ab. Und dann bist du Teil der Community und kannst einerseits in den Austausch treten, andererseits aber auch erstmal reinschnuppern, wie geht die Community miteinander um, was teilt die, wie ist so der Spirit bei einer Veranstaltung. Und da versuchen wir auch immer, also nicht nur unsere Prinzipien zu verkörpern, ja, was gerade auch Vertraulichkeit angeht, da nutzen wir natürlich die Chatham-House-Rule und so eine Dinge, sondern da versuchen wir auch immer wieder mal Dinge auszuprobieren und auch mal erlebbar zu machen, wie vielleicht auch Veranstaltungen gerade im virtuellen Raum verwaltungsübergreifend und doch im geschützten Raum gut funktionieren können. Ja, also wir machen beispielsweise in jeder Veranstaltung ein Speed-Dating, wo wir Leuten den bilateralen Austausch, das bilaterale Kennenlernen ermöglichen. Und das, also habe ich jetzt in einer Sitzung, über die ich irgendwie in einer Verwaltung war, jetzt noch nicht erlebt, dass man irgendwie Speed-Dating macht. Da gibt es immer die obligatorischen Vorstellungsrunden und dann weiß man trotzdem nicht, wer alles am Tisch sitzt. Das heißt, die Inhalte dieser Next Communities sind öffentlich einsehbar, auch wenn ich nicht Mitglied im Next-Netzwerk bin. Dann kann ich auf eurer Webseite, kannst gleich nochmal sagen, welche das genau ist, nachschauen, welche Themen da gerade behandelt werden. Und wenn es mich interessiert, klicke ich drauf und dann finde ich da den entsprechenden Kontakt. Genau, also das, was wir machen, ist ja nicht geheim, ganz im Gegenteil. Am Ende vernetzen wir öffentlich Bedienstete, also wir agieren da transparent und trotzdem schaffen wir einen geschützten Raum. Das heißt, du wirst nicht lesen, Verwaltung XY setzt das ein und hatte mit dem und dem Projekt diese Schwierigkeiten. Das passiert dann in den Begegnungen innerhalb der Communities. Was du lesen wirst, ist, was für Themen wir behandeln, so High Level. Also worum geht's und was haben wir bei Veranstaltungen konkret vor? Wir setzen ja auch in den Communities bei den Veranstaltungen unterschiedliche Schwerpunkte. Und alle Communities sind immer auch auf der Website auffindbar. Manche sind dann so, dass man sich bewerben muss tatsächlich, weil wir sagen, wir erfordern auch eine gewisse Fachlichkeit schon und wollen da jetzt nicht den ersten Einstieg in ein Thema bieten, sondern wir wollen da wirklich Fachexpertinnen auch vernetzen. Das heißt, man muss kurz mal sagen, warum bewegt einen das Thema, was macht man im Thema schon, was will man auch gerne einbringen. Andere Communities funktionieren einfach ganz simpel mit, komm vorbei, melde dich an. Wenn ich es richtig gesehen habe, die Next Communities sind auch selbst organisiert. Also da gibt es jetzt nicht jemanden, der groß der Chef ist, der Next Community XY, sondern die sind quasi basisdemokratisch organisiert und funktionieren auch so. Oder täuscht da mein Eindruck? Im Wesentlichen hast du recht. Wir haben Ehrenamtliche aus unserem Verein, und das sind genau unsere Mitglieder, die Verantwortung nehmen, übernehmen für den Austausch, für die Vernetzung. Und das sind unsere, ja, nennen wir sie Community-Leitungen, obwohl Leitung schon ein fehlleitender Begriff ist fast. Also es sind eher koordinierende Impulsgeberinnen. Ja. Es sind nicht irgendwie Head-Offs und dann machen wir Titelschlacht und Hauptsache für jeden noch ein Pöstchen, sondern es geht eher darum, dass man diese Community impulsiert. Weil das ist ja das Schwierige irgendwie. Du hast zwar ein gemeinsames Interesse am Fach, aber du hast noch nicht so richtig Zugriff auf die Gruppe, du weißt noch nicht, wer erwartet dich dort, wie geht man dort miteinander um, in eine Gruppe reinkommen, ohne ein konkretes gemeinsames Ziel zu haben. Außer dem Austausch ist erstmal schwierig. Dann noch im Virtuellen, ja, wenn du nicht mal irgendwie zusammen an einer Kaffeetheke stehst, sondern in einer Videokonferenz sitzt und siehst, oh, da sind 80 Leute, wow, ich komme aus einer Kommune und da ist irgendwie plötzlich ein Bundesministerium oder ich bin ein Bundesministerialer und da sitzt irgendwie mein IT-Dienstleister. Ne? Das sind Begegnungen. Da muss man auch erstmal warm werden mit. Und damit das gut funktioniert, haben wir eben unsere Ehrenamtlichen, wo ich auch sehr dankbar bin. Und das Schöne daran ist, die übernehmen dann erstmal Verantwortung für den Rahmen, also schaffen den Rahmen und am Ende kommen aber die Inhalte aus eben den Communities. Also manchmal ist es schwieriger, Leute auch mal zu aktivieren und zu sagen, willst du nicht mal deine Erfahrung mit dem und dem Thema teilen, weil ich weiß doch, du hast da total viel zu erzählen. Und bei anderen kann man sich kaum retten, da kommen die Leute und sagen, ich will, ja. Das ist ganz gut. Okay, jetzt sind wir wieder fast abgeschweift. Jetzt haben wir drei Säulen mit der vierten neuen. Welche Säule haben wir denn noch? Jetzt haben wir das Next Camp, die Next Community, die Nachbesprechung von Fachtagungen. Was ist denn die nächste Säule? Das ist die wichtige Frage. Wie entstehen denn Communities eigentlich? Ja? Sind wir heute da und morgen da und auf einmal sind wir eine Community? Oder wie kommen wir zusammen, wenn wir ein Thema haben, was uns interessiert? Also, da haben wir ein Format, das heißt What's Next. Das, wenn ich zurückschauen würde, würde ich sagen, kam ursprünglich mal aus unserer Werkstatt Neue Technologien. Und da ging es darum, neue Technologien sich mal anzuschauen und mal reinzukommen. Inzwischen ist What's Next aber ein Format, eine Veranstaltungsreihe nämlich, was sich mit wechselnden, aber spezifischen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzt. Also Interessierte zu diesem Thema mal zusammenführt und dann gucken wir gemeinsam, ist das etwas, was wir uns weiter gemeinsam vornehmen wollen? Also wollen wir daraus eine Community gründen zusammen oder interessiert uns das eigentlich nicht mehr und wir waren jetzt hier für die leckeren Kekse? Und diese unterschiedlichen Perspektiven, das sind in der Regel Bund, Land, Kommune und auch Wissenschaft. Also wir gucken an, was haben auch die Ebenen im Verein, was haben die Ebenen im Netzwerk vielleicht für eine Perspektive auf das Thema und schauen dann, ist da genug Fleisch am Knochen, um irgendwie in den weiteren Austausch zuzugehen. Und so haben wir jetzt beispielsweise auch im letzten Jahr unsere Next Community Robotic Process Automation gestartet. Da haben wir im Vorgespräch auch mal drüber gesprochen schon. Das ist dann eher ein technologisches Thema, aber doch ein sehr spezifisches und das treibt ja viele Leute um. Also da sind wahnsinnig viele interessiert und auch tatsächlich viele, die schon Erfahrungen gemacht haben mit der Einführung, Umsetzung von RPA-Projekten und manche stehen ganz am Anfang. Und da bietet Next eben guten Resonanzraum, um das mal bei What's Next ja, auszuleuchten und dann in der Community fortzuführen. Also man sieht jetzt hier ganz deutlich den roten Faden. Also ihr vernetzt, ihr sprecht über Themen, habt ihr auch Ergebnisse, die irgendwo hinten rauskommen? Schreibt ihr Papers, macht ihr Stellungnahmen? Was kommt denn da hinten raus? Weil das Vernetzen allein ist ja schon eine gute Geschichte, aber wenn ich so ein Verein bin, will ich ja auch irgendwas nach außen zeigen. Genau, also was kommt hinten raus? Ich glaube, dieses Vernetzen allein ist schon eine gute Geschichte. Das kann man gar nicht überbetonen eigentlich, weil das ist ein ganz wesentlicher Teil von dem, was wir glauben, was noch nicht gut funktioniert, miteinander in Austausch treten. Aber im Fokus gerade unserer Next Communities, im Fokus unserer Formate, die wir gerade schon hatten, steht eben der Austausch. Und da steht jetzt nicht, kommt zusammen zum Community-Treffen und nach 2 Stunden möchten wir bitte von euch Papier in Rohfassung produziert haben. Da würde ich ja jeden überfordern mit. Also hätte ich persönlich Lust, zu einem Treffen zu gehen, wo für mich Austausch im Fokus steht und dann soll ich da bitte erstmal einen Workshop machen und Papier produzieren, habe ich keine Lust drauf. Wenn ich sage, Vernetzung muss so einfach sein, wie eine E-Mail zu schreiben, heißt es im Zweifel auch, dass ich die Erwartung an die Vernetzung mitgestalte und nicht jemand anders mir aufoktroyiert. Und nichtsdestotrotz, habe ich ja gesagt, haben wir Mitglieder im Verein, roundabout 70, die sich aktiv einsetzen für Vernetzung, für Austausch, für miteinander lernen. Und letztendlich kann man ja nicht nur im Gespräch miteinander und voneinander lernen, sondern auch eben durch dokumentiertes Erfahrungswissen. Und das ist etwas, was wir schon in der Vergangenheit regelmäßig gemacht haben und in Zukunft auch noch viel mehr machen wollen. Nämlich genau auch Diskussionen, Standpunkte aus den Communities ausformulieren und dann auch als Fallbeschreibung, Cases, Best Practice, sagen ja auch viele, je nach Fachgebiet gibt es das oder gibt es das eben gerade nicht. Aber wir wollen es anfassbar machen und das machen wir in unseren Next-Werkstätten. Also wir nehmen die Diskussionen und Debatten aus den Communities in unsere Werkstatt, wo unsere Mitglieder und dann aktive MitstreiterInnen aus den Communities sich zusammentun und dann eben an solchen Papieren arbeiten. Und wenn ich jetzt mal einen Ausblick mache, dann ist gerade so die Community-interne Beratung, über die wir schon gesprochen haben, eine, wo so 80 Leute vernetzt sind und etwas über 10 von denen haben gesagt, ja, lass uns doch mal aufschreiben, was wir glauben, was zum Erfolg von internen Beratungseinheiten geführt hat, wie sie gut aufgehängt werden können, was kritische Punkte sind. Und daraus machen die jetzt ein Paper, das wird dann vermutlich im Sommer erscheinen. Und das ist genau das, was wir dann eben als dokumentiertes Erfahrungswissen mit den Beschäftigten der öffentlichen Hand auch teilen. Also so ein Paper dann ganz deutlich auch adressiert an andere öffentliche Verwaltungen, quasi als Handreichung, wie kann ich so eine interne Beratung auch aufbauen? So ein Kochbuch. Genau, und das aus der Perspektive von anderen öffentlichen Verwaltungen, ja. Wir vernetzen auch öffentliche Unternehmen, ne, keine Frage. Wir haben auch die Inhouse-Beratung der Bundeswehr, die BW Consulting GmbH. Die Kolleginnen und Kollegen schätze ich sehr. Die engagieren sich außerordentlich im Verein und im Netzwerk. Die kümmern sich darum, dass diese Community überhaupt zustande gekommen ist. Die haben natürlich Beratungsaufträge bei der Bundeswehr. Was sie nicht machen, ist, die beraten keine anderen Verwaltungen. Ja. Und deshalb ein White Paper, was wir schreiben, verfolgt ja nicht den Zweck, einen Köder auszuwerfen, zu angeln und dann Kundenakquise zu betreiben. Also wir wollen mal ins Gespräch kommen über das, was erste und vielleicht auch zweite oder dritte Schritte sein können, wenn man so einen Weg geht. Klingt super interessant und so wie ich euch kennengelernt habe, ich bin noch nicht aktiv. Ich habe einige Kollegen, die bei euch aktiv sind, also auch in dieser RPA-Gruppe. Ist einer meiner Kollegen sehr, sehr, sehr intensiv dabei. Und ich erlebe euch so von außen und von den Begegnungen, die ich habe, als sehr, sehr offen und vor allem auch kreativ. Also man fühlt sich einfach wohl, wenn man wie zum Beispiel nach dem IT-Planungsrat Fachtagungen da einfach mal so wild zusammensitzt. Also erstmal danke, wenn ich das vielleicht gleich aufgreifen darf. Das ist auch genau die Kunst irgendwie, ne? Verwaltung zu sein, ohne Verwaltung zu sein. Also du weißt, du bist irgendwie unter deinesgleichen, im weitesten Sinne, und trotzdem ist es irgendwie anders, als wenn du in so ein formales Meeting kommst. Ja? Wir nutzen sehr häufig das kollegiale Arbeits-Du und ich bin sowieso immer gern per Du, genau wie wir beide heute auch. Und das ist ja etwas, was ich auch ganz schönerweise erlebe. Ich glaube, Ole aus der PGDIT vom BMI hatte da mit dir auch mal drüber gesprochen, über dieses, ich schreibe den Hashtag gern per Du in die Signatur von der E-Mail und viele greifen das auf und du siehst das Ding immer mehr verbreitet. Viele nutzen das inzwischen und ich freue mich immer wieder. Habe ich auch übernommen. Also ich habe da auch so eine kleine Grassroot-Bewegung gestartet bei uns. Bin ich auch ein großer Fan von. Ich nutze es übrigens auch bei allen Vorträgen, die ich halte, direkt auf der Vorstellungsseite. Und das kommt ganz gut an. Und auch das ist eine Einladung. Ne? Also wenn du das in die Signatur setzt, dann zwingst du das erstmal keinem auf, sondern man kann darauf eingehen. Und der Weg hin, es anzunehmen, ist auch viel leichter, weil du, Wann haben wir angefangen, Hashtags in behördlichen Signaturen zu nutzen? Sorry. Also, überhaupt ich Hashtags cool. zu benutzen. Ja. Was sind Hashtags? Ja, genau. Also ich finde das mit diesem Hashtag gern per Du, finde ich hervorragend, weil gerade in der öffentlichen Verwaltung ist es sehr seltsam, wenn man in so in Besprechungen sitzt. Also ich habe das selbst öfter erlebt. Mit dem einen ist man per Du, weil der ist aus dem gleichen Team. Mit dem nächsten ist man per Sie, obwohl der auf der gleichen Arbeitsebene ist. Und bei den anderen dreien weiß man es nicht mehr, ob man die schon mal gesehen hat oder nicht. Und das ist furchtbar. Und wenn man gleich solche Regeln festlegt und sagt, hey, ihr könnt mich gern duzen, das wird sehr, sehr gern aufgegriffen. Ja, und das ist ja auch eine Rahmenbedingung, die man aktiv gestalten kann als Meetinggeberin. Also set the stage. Ne? Wie gestaltest du die Begegnung? Das ist, ich will nicht sagen, eine große Herausforderung, aber doch immer wieder ein Experimentieren, Iterieren auch. Ja? Unsere Veranstaltungen vor 3 Jahren sahen anders aus als die vor 2 Jahren, als die vor einem Jahr, als die heute. Und wir lernen ja mit jeder Veranstaltung dazu und das ist auch total wertvoll für uns. Also wir lassen uns da immer wieder feedbacken und passen dann auch an, was können wir anders machen. Und das nutzen unsere ehrenamtlichen Community-Leitungen auch total gerne, dass sie sich auch miteinander austauschen und dann in die Frage gehen, nicht, was haben wir konkret fachlich gemacht, sondern wie haben wir den Austausch gewährleistet und was können wir auch aus den anderen Communities lernen. Jetzt haben wir vom Next-Netzwerk schon viele, viele Themen besprochen. Gibt es noch Themen, die wir vielleicht vergessen haben? Ich glaube nicht und lade trotzdem ein dazu, auch Themen, die fehlen, miteinander mitzugestalten, weil dafür ist Next ja auch da, um Themen zu finden, Gleichgesinnte zu finden und dann loszulegen. Aber was mich eigentlich über Next hinaus, und da kann ich ja nun stundenlang drüber erzählen, und am Ende denkst du dir, oh, noch eine Stunde, ich habe jetzt aber schon gehört. Was mich mehr interessieren würde, ist ein bisschen deine Perspektive als hochvernetzter, nicht nur Podcaster, sondern auch Beschäftigter in der öffentlichen Hand und jemand, der einen großen Überblick über ganz viele Themen von Digitalisierung hat. Wie schaust du auf Vernetzung? Ja, Vernetzung ist Gold heutzutage. Also Vernetzung, ich hatte ja vorhin schon mal kurz gesagt, ich rufe auch durchaus mal in anderen Landesverwaltungen oder anderen Kommunalverwaltungen an und frage, wie geht ihr damit um? Das ist Teil meines Jobs als Produktmanager und gerade jetzt im Bereich strategisches Produktmanagement, wo ich mich gerade bewege, da ist Vernetzung das Wichtigste. Und mir hilft dadurch auch meine Aktivitäten auf Twitter, meine Aktivitäten im Podcast. Da erweite ich ja auch quasi mit jeder Sendung mein Netzwerk. Wir haben uns, ich weiß nicht, wie wir uns kennengelernt haben, wahrscheinlich über Twitter. Ich weiß es meistens gar nicht mehr, wo man die Leute kennengelernt hat. Vernetzung ist gerade auch in der öffentlichen Verwaltung. Also es ist ja in der Wirtschaft schon sehr, sehr wichtig, Leute zu kennen. Und gerade in der öffentlichen Verwaltung, wo das einfach noch viel zu wenig genutzt wird, finde ich das besonders wichtig. Also die Leute sind schon vernetzt, aber meistens über die Beratungsunternehmen. Also das heißt, ich kann irgendein Beratungsunternehmen anrufen und sagen, mach mir doch mal einen Kontakt zum Ministerium XY. Das geht, aber das ist halt nicht direkte Vernetzung. Und man hat immer einen Mittler dazwischen. Ja, und vor allem, also gerade machen wir mal die Vernetzung. Das führt halt dazu, dass wir neue Intermediäre schaffen, ja, für eine, genau, Sache, die wir eigentlich selber können müssen. Also wenn ich jemanden damit beauftrage, für mich ein Netzwerk zu bauen, dann kann ich es so lange nutzen, wie ich dafür bezahle. In dem Moment, wo ich den Auftrag cancel oder nicht mehr dafür bezahle, stehe ich wieder ohne Netzwerk da. Also Designfehler, ja. Genau. Also, was ich noch sagen will, ist, ich bin ein großer Fan von Kontakten nicht immer auf der obersten Ebene. Ich muss nicht immer den Amtsleiter kennen, ich muss nicht immer den Staatssekretär oder was weiß ich wen kennen. Es macht viel häufiger, viel mehr Sinn, mit Sachbearbeitern mich zu vernetzen, die ich auch mal ans Telefon bekomme, weil wann habe ich denn schon mal die Chance, den Staatssekretär anzurufen? Der geht seine Sekretärin ran und sagt, ja, der kann vielleicht nächste Woche nochmal mit Ihnen 5 Minuten sprechen. Aber ich will ja schnell mit jemandem über Dinge sprechen können. Und dafür sind solche informellen Netzwerke hervorragend. Hast du da in den Jahren, die du mit deinen Kunden und auch mit deinem Netzwerk schon aktiv bist, Veränderungen bemerkt in der Offenheit gegenüber Vernetzung, Austausch? Oder wie würdest du auf Also ich habe über die Zeitachse schauen. Ja, ich hab festgestellt, so in der kommunalen Verwaltung, wo ich ja hauptsächlich beruflich unterwegs bin, da ist noch gar nicht so viel Bewegung drin. Kommen jetzt immer mehr junge Leute rein, die dann auch ab und zu mal auftauchen in Veranstaltungen, die man dann auch immer wieder trifft, die man dann vielleicht auch auf Twitter zum Beispiel trifft, die einem dann sagen, oh Mensch, du bist doch der von dem Podcast. Das passiert ab und zu mal. Aber da fehlt noch einiges. Also ich lebe so ein bisschen in so einer Luxusposition, dass ich, wie gesagt, durch meinen Podcast, durch Twitter viele, viele Leute kenne, mit vielen Leuten vernetzt bin und auch tatsächlich die auch mal so eben anschreiben kann, weil das macht man ja heutzutage weniger am Telefon, mehr so über Twitter Direktnachrichten. Und das hilft mir natürlich auch im beruflichen Slide in meine DM. Genau, genau. Unsere DM, die wir miteinander haben, die ist, glaube ich, auch ziemlich lang. Ja, ich hatte irgendwann gedacht, so wollen wir eigentlich mal auf E-Mail-Kommunikation wechseln? Aber eigentlich ist Twitter doch super, ja. Genau. Twitter hast du. Übrigens, ja. Wir reden die ganze Zeit über Twitter, aber wir müssen jetzt auch mal den Hashtag droppen. Und zwar Twitter-Verwaltung. Also, oh, ja. Wer von euch nicht auf Twitter ist, und das kann ich mir fast kaum vorstellen, wenn ihr auch diesen Podcast hört und sowieso vernetzte digitale MacherInnen in der Verwaltung seid. Hashtag Twitter-Verwaltung ist the place to be. Ja, das stimmt. Ich setze da noch einen hinten dran. Das ist DigVW, D-I-G-V-W als Hashtag. Das ist quasi der Vorgänger von Twitter-Verwaltung. Da passiert immer noch ein bisschen was, aber das war früher mal mehr. Aber aktuell kann ich ganz deutlich sagen, Twitter-Verwaltung ist das, wo man sich auf Twitter vernetzt, wenn man in der öffentlichen Verwaltung unterwegs ist. Ich will nochmal zurückkommen. Du hast gerade gesagt, sorry, wenn ich da nochmal reingehe, aber im kommunalen Bereich ist es ein bisschen schwieriger. Und ich frage mich, woran liegt das? Ist das, also alle sagen ja immer, wow, wir müssen Kultur ändern, wir müssen ans Mindset dran, wir müssen keine Ahnung was machen. Und ich glaube da, ehrlich gesagt, nicht dran. Ich halte das für Bullshit, wenn man, und ich finde es auch übergriffig, Leuten zu sagen, du musst an deinem Mindset was ändern oder wir schlimmer noch ändern was an deinem Mindset. Woran glaubst du, liegt das, dass in Kommunen, vielleicht anders als in anderen Organisationen der öffentlichen Hand, das Thema noch nicht so angekommen ist? Ich glaube, Kommunen sind sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt. Also jede Kommune funktioniert anders. Es haben zwar alle die gleichen Gesetze und das gleiche Recht, aber jede Kommune funktioniert anders. Und jede Kommune glaubt auch von sich, ganz einzigartig zu sein. Letztendlich, wenn man so ein bisschen von außen drauf schaut, sind alle irgendwie vergleichbar. Natürlich gibt es da ein paar Prozente Unterschied. Und was noch dazu kommt, die Altersstruktur in den Kommunen ist leider immer noch so, dass, ja, jetzt bin ich auch schon Mitte 40, aber dass das die Jüngsten sind, die so Mitte 40 sind, die in der Verwaltung arbeiten. Und die vernetzen sich halt nicht. Die gehen früh ins Büro und abends nach Hause und zu Hause sind sie halt zu Hause und nicht mehr in der Kommune. Und ich denke, es kommt jetzt eine Generation nach, wie sagt man so schön, Work-Life-Blending, wo das quasi ein Ding ist. Also ich bin zwar tagsüber im Büro, aber das Thema, mit dem ich mich im Büro beschäftige, das gehört auch irgendwie zu meinem Leben dazu. Und da vernetze ich mich natürlich ganz, ganz anders. Also das sind so meine Erfahrungen. Und das ist in der öffentlichen Verwaltung, gerade im kommunalen Bereich, noch nicht so der Fall. Also alle, die jetzt nicht 45 sind, sondern zu den die Jungen, die nachkommen, zählen, die Thorsten gerade ansprach. Nehmt's mir nicht krumm, aber ich setze nicht auf euch. Warum nicht? Und zwar, nee, weil das macht wieder diese Altersgeschichte auf, nach dem Motto, die Jungen werden es reißen und die Alten sind hoffnungslos verloren. Also im Kern, wenn man es runterbricht, wäre es ja polemisch gesagt, genau das. Und das finde ich nicht, weil auch das erlebe ich bei uns im Netzwerk fundamental anders. Wir erheben ja auch, wer kommt zur Veranstaltung, wir fragen die Leute danach, was können wir besser machen. Und auch da, wir haben alle Alterskohorten bei uns im Netzwerk. Natürlich mehrheitlich so ein bisschen zwischen 30 und 45, aber ansonsten sind wir da durch die Bank weg mit allen vertreten. Und überall sitzen kluge digitale Macherinnen und Macher. Und ich bin eher auf der Suche nach den zu verändernden Rahmenbedingungen, damit Vernetzung auch für die möglich wird, auf kommunaler Ebene, die es gerade noch nicht machen, sondern wie du sagst, nach Feierabend nach Hause gehen und dann war es das. Und ich will denen auf keinen Fall das irgendwie im Feierabend dann überlassen, nach dem Motto, das ist für dich dienstlich wichtig oder für uns dienstlich wichtig, aber mach das mal in deinem Feierabend, ja. Also manchmal denke ich auch so, boah, wann soll ich denn morgens anfangen, wenn ich abends noch so lange sitze, aber mir macht es ja auch Spaß, aber ich kann es ja nicht jedem abverlangen. Ja, also ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass es nur junge Leute sind, die in solchen Netzwerken unterwegs sind. Aber wenn du dir mal anschaust, wie die Karrieren laufen, dann bist du halt mit, wenn du 20, 30 Jahre in der öffentlichen Verwaltung bist, hast du halt, da weißt du, wie der Hase läuft. Du weißt, wie der Hase läuft und du weißt, wo du dir Freiheiten rausnehmen kannst, um genau solche Dinge zu tun, wie dich vernetzen. Du darfst dann auch mal Dienstreisen machen nach Berlin auf irgendwelche Messen oder ähnliches. Das passiert in diesen unteren Karrierebereichen passiert das nicht so häufig. Und da bleibt einfach nur der Weg, es von sich aus, von innen heraus zu tun. Wie sagt ein Kollege von mir immer, das Old Boys Netzwerk, das funktioniert halt auch noch. Das gibt's noch. Aber so Old Boys Netzwerke sterben halt irgendwann aus. Und da hängen oftmals auch so Berater mit zwischendrin. Ja, die haben wir nicht. Aber weiter virtuelle Veranstaltungen machen heißt keine Dienstreise, heißt Vernetzung funktioniert auch auf kommunaler Ebene leichter. Ja, also wenn man sowieso bundesministerial in Berlin rumhängt die ganze Zeit. Genau, also wenn man sich mal anguckt, was das für ein Aufwand für einen Mitarbeiter bedeutet, eine Dienstreise zu machen, welche Ehre das oftmals ist, dass die überhaupt eine Dienstreise machen dürfen, dass die an Schulungen teilnehmen dürfen, die nicht im gleichen Bundesland sind, die vielleicht im Nachbarbundesland oder vielleicht sogar in einem Nachbarlandkreis sind. Das ist leider oftmals immer noch so, weil das kostet alles immer Geld und der Mitarbeiter kostet Geld, die Reise kostet Geld. Dann muss man gucken, wie man da hinkommt. Da gibt es nur bestimmte Gelegenheiten, wie man da hinkommt. Dann Übernachtungen, ohne Übernachtung, mit Übernachtung. Das ist oftmals schwierig und gerade die jungen Leute sind da oftmals abgeschnitten von. Stichwort Fortbildung, digitale Kompetenzen, weiß gar nicht, ob du da schon auf dem Track bist, aber da können wir auch nochmal drüber reden. Oder besser noch Ines Merkel anrufen. Meine absolute Lieblingsprofessorin auf diesem Gebiet. Das mache ich. Ich vernetze dich. Du vernetzt mich, das ist sehr gut. Ja, die Vernetzung ist das Wichtigste, finde ich, heutzutage. Also wenn ich nicht wüsste, wen ich anrufen soll, dann müsste ich teilweise tagelang recherchieren. Ansonsten rufe ich einfach jemanden an. Das ist dann vielleicht nicht genau auf den Punkt und die Einheitsmeinung oder was weiß ich, aber ich habe schon mal einen Einstiegspunkt, wo ich loslegen kann. Oder eine Idee. Also es ist ja oftmals Vernetzung bringt Vernetzung. Also wenn ich jemanden anrufe und sage, kannst du mir mal sagen, mit wem ihr Folgendes gemacht haben oder kannst du mir mal einen Kontakt zu dem und dem organisieren? Das funktioniert. So funktioniert Vernetzung. Ein Anruf, drei Projekte. Das passiert auch. Aber dann sind wir wieder in dem Bereich des Consulting und der Akquise. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel des Next-Netzwerkes, weil genau solche Consulting ist ja da raus. Das ist ja genau die Arbeitsebene, die da unterwegs ist. Davon abgesehen, ja, nicht ausschließlich. Also im Verein gerade ja auch die Aktiven sind ja auch FürsprecherInnen und Fürsprecher, die auch hierarchisch in ihren Organisationen eine hohe Entscheidungsfunktion auch haben und dann eben aber auch ihren Beschäftigten, ihren Kolleginnen und Kollegen auch durch die Fürsprache die Rückendeckung geben, sich vernetzen zu können. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ne? Mhm. Darauf wollte ich vielleicht ein Stück weit auch ungeplant hinaus eigentlich zu sagen, was ist denn auch Pflicht vielleicht von Führungskräften, mit Blick auf Vernetzung, ja, zu erwarten, dass alles läuft, aber Vernetzung nicht zu ermöglichen, also das sehe ich nicht so, ja. Das wird nicht klappen. Und da sind wir auch, oder bin ich auch persönlich sehr dankbar für die Mitglieder, die das eben machen. Also du hast gerade Führungskräfte angesprochen, also ich finde, es ist die Aufgabe der Führungskräfte, hier zu ermutigen. Also ich habe jetzt vor kurzem auch Teams geführt und einige meiner Teammitglieder oder ehemaligen Teammitglieder sind tatsächlich in der D64 auch Mitglied, beziehungsweise sind auch auf mein Anraten auf Twitter gegangen, um dort einen Einstieg zu bekommen, um einfach das Thema, was uns momentan alle so groß beschäftigt, OZG, das erfasse ich nicht über die OZG-Webseite. Das erfasse ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, weil das überall anders stattfindet. Und ich finde, Führungskräfte haben die Aufgabe, hier anzustoßen. Also man kann nicht die Leute verpflichten, sich zu vernetzen, weil das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber man kann anstoßen, Anregungen geben, Einladungslinks verschicken, hier guck das mal an oder geh da mal hin oder Da kommt, wie heißt es so schön, der Appetit kommt mit dem Essen. Das ist auch ein gutes Stichwort. Und zwar, ich erinnere einige Veranstaltungen, die dann noch in Präsenz gingen vor anderthalb Jahren, und das ist schon eine ziemlich lange Zeit her, aber ganz oft bei diesen Veranstaltungen, die dann Workshop-Charakter hatten, ob jetzt, also mir fallen einige größere Messen ein, man kennt sie ja. Und am Ende dieses Workshops, dieser Austauschrunde, stand immer oder öfter die Forderung, wir brauchen ein Facebook für Behörden, wir brauchen ein Facebook für Behörden, dann kriegen wir den Austausch und das Netzwerk und dann ist alles super. Und das ist so ein Quark, glaube ich, ja, weil schaffst dann irgendwie ein Tool ran oder schiebst dann Leute auf irgendein Social Intranet und am Ende nutzt es eh keiner, weil niemand Vertrauen in die Gruppe hat, die sich da trifft und man kein gemeinsames Ziel hat und dann hast du einen Channel und vergisst die Login-Daten, alles nervt der Mehrwert ist gleich zero und das ist auch ein Learning, was wir hatten, also auch wir haben damit experimentiert zu sagen, oh, was brauchen wir für ein Social Intranet und wie machen wir das jetzt eigentlich am einfachsten, damit wir alle posten können und lesen und am besten eine Datenbank mit, wer macht eigentlich welches Projekt und wer hat welche Fähigkeiten und also abgesehen davon, dass der Personalrat dann sicher gekommen wäre, ist dann auch da wieder die Kernfrage, was ist denn unser gemeinsames Ziel eigentlich? Und haben wir ein Problem, was wir gemeinsam lösen wollen? Und da muss man dazu kommen, nie irgendwie fehlen da noch elementare Bestandteile. Und am Anfang steht immer das Vertrauen und die Begegnung. Und die stiften wir. Und wenn wir irgendwann sagen, wir bauen jetzt ein Facebook, dann nicht, weil wir ein Facebook wollen oder wie auch immer das Social Network dann in Zukunft heißt, was Großes, sondern weil wir den konkreten Bedarf danach haben. Ja, also da schüttle ich auch immer wieder den Kopf. Erstmal einen Slack aufmachen und dann löst sich unser Problem, ja. Genau. Dann sind wir wieder bei Update Deutschland. Ah, ne, du, also wir haben es unterstützt, Update Deutschland. Ich habe auch den Hackathon damals unterstützt. Und was ich denen, also ich schätze nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die es machen, sondern ganz besonders natürlich auch das ehrenamtliche Engagement der vielen, die sich beteiligen. Man kann darüber meckern, dass das Projekt-Outcome irgendwie noch nicht so greifbar ist, dass viele gestorben sind, viele Projekte. Das ärgert. Was ich ihnen aber zugute halte, ist, dass sie irgendwie Aufmerksamkeit auf Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und zivilgesellschaftlichem Engagement irgendwie kumuliert haben. Und dass im Staat klar ist, spätestens jetzt klar sein muss, wir brauchen strukturierte Einbindung von Zivilgesellschaft. Weil das werden die noch einmal, zweimal mit sich machen lassen und dann ist irgendwann Ende. Und ich weiß, für viele ist schon Ende. Da ist es überreizt und es nervt einfach. Aber dafür Wege finden, dass künftig nicht nur irgendwie an einem Wochenende 48 Stunden Sprint zu machen, sondern dauerhaft in einen echten Austausch zu gehen. Weil ich rede den ganzen Tag von Community. Bildung von Community-Pflege, ja, sich immer auf eine Community zu verlassen, wenn man sie braucht, um sie zu ignorieren, wenn man sie gerade nicht braucht, wenn sie nervt, so funktioniert es ja nicht. Ne? Entweder setze ich mich rein und bin da oder ich lasse es. Ich war ja auch bei Update Deutschland dabei und das ganze Wochenende und ich glaube, ich bin jetzt in 3 Projekten. Weiß nicht, wie viele davon überleben. Was ich sagen muss, aufgrund der Größe war das so unübersichtlich. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf an die Macher. Das war einfach aufgrund der schieren Größe, das waren glaube ich 4.000 oder 5.000 Menschen, die daran teilgenommen haben und das Slack ist quasi explodiert. Das ist so schnell wieder neue Channels aufgemacht wurden, konnte man gar nicht gucken. Am Anfang war man irgendeiner Gruppe zugeteilt. In meiner Gruppe haben sich alle einmal vorgestellt und das war's. Dann war die Gruppe quasi schon wieder tot. Da hätte ich mir tatsächlich was nicht Virtuelles gewünscht. Ich glaube, das funktioniert da ein bisschen anders. Aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, die Community zu rufen, wenn ich sie brauche, und ansonsten überhaupt nicht zu bespielen, das ist schwierig. Und es haben sich ja auch viele NGOs gegen Update Deutschland ausgesprochen, die gesagt, hey Leute, wir machen so viel, jetzt müsst ihr einfach auch mal in die Umsetzung kommen. Jetzt muss auch mal was passieren. Ihr könnt nicht immer nur auf uns zurückgreifen, wenn ihr uns braucht. Wir brauchen auch. Und wenn es Geld ist. Und wir merken aber auch mit so vielen anderen Dingen ja, dass Geld allein das Problem nicht löst. Ne? Also Geld ist bereitgestellt und kann aber nicht abgerufen werden, weil Geld nicht für Personal zur Verfügung steht, auch in Verwaltung vielleicht. Und du kannst dann den entsprechenden Antrag gar nicht stellen. Mhm. Oder du hast die strukturellen, infrastrukturellen Voraussetzungen nicht geschaffen, um einen Antrag zu stellen. Digitalpakt Schule, ein Beispiel, viele Milliarden, die nicht abgerufen werden. Ja, Breitbandausbau, viele Milliarden, die nicht abgerufen werden. Da liegt es nicht am Geld. Und das ist sicher auch in dem Bereich so, ja. Da geht es vielleicht auch einfach mal um Zuhören, um Rat und auch um Tat. Und nicht nur um die Kohle. Ja, das ist auch, wenn man nochmal aufs Geld zurück, ich kann Gelder nicht abrufen, obwohl sie da sind, weil ich einfach nicht in diese Antragsstruktur reinpasse. Ich kann halt keinen Antrag stellen für, lass mal mir einfach mal zwei Leute für ein Jahr finanzieren, die ich dann Dinge machen lasse, so wie es in der Open-Source-Community üblich ist. Also da kaufen sich quasi Entwickler zum Beispiel aus ihrem Dayjob raus und kümmern sich um eine Software. Und warum kann sowas in der öffentlichen Verwaltung nicht passieren? Das wäre auch großartig. Ich kaufe einfach mal aus einer Verwaltung zwei Mitarbeiter raus für zwei Jahre, die sich nur um ein Thema kümmern. Ich glaube, da könnten wir wahnsinnig viel schaffen. Aber so ist halt unsere Struktur nicht aufgebaut. Und das funktioniert rein rechtlich nicht. Ich glaube, da müssen wir umdenken. Da müssen Möglichkeiten geschaffen werden. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, was also mir gefällt, und ich könnte da mit dir auch philosophieren. Ich weiß nicht, ob es alle interessiert, die uns jetzt zuhören, die wegen Next eingeschaltet haben und bei Open Source gelandet sind. Aber auch da, du sagst gerade, da muss sich irgendwas ändern. Wir müssen auch vielleicht Recht verändern. Und die Frage ist ja, wir werden nicht die Ersten sein, die da irgendwie entweder diese Notwendigkeit spüren oder auch konkrete Änderungen schon gemacht haben. Auch wenn ich in die extrem pragmatischen auch Kommunen natürlich gucke. Ja, da gibt es total gute, kluge Ansätze, die mal einen Meter mehr machen als vielleicht andere, und auch die mal zu teilen. Es geht ja nicht nur darum, wie hast du eine Technologie eingesetzt, sondern auch, wie hast du Strukturen, Infrastrukturen geschaffen, wie hast du Ideen generiert oder Strategien gebaut. Und da sind wir wieder bei Next. Genau, in den Kommunen, wo sowas funktioniert, da funktioniert sowas oftmals unter der Hand. Dann wird einfach eine Stelle geschaffen, die gehört dann, keine Ahnung, zur Kasse, aber der hat noch nicht einen Tag ein Kassenbuch sich angeschaut, sondern kümmert sich um andere Dinge durch Umschichtungen, und das ist eine Sache, die ich seltsam finde, wobei auch hier, um jetzt wieder die Kurve zu schlagen, der Austausch hilft. Wie macht ihr das? Genau, wie schafft ihr das in eurer Kommune, jemanden so freizuschaufeln, der sich um diese Themen kümmern kann? Am Ende geht es ja auch dabei darum, die Betriebsblindheit zu verringern oder zu verhindern. Also wenn du zu lange auch in deiner Rolle oder in deiner Organisation steckst, dann wirst du betriebsblind. Und da sind natürlich Laufbahnrecht total darauf ausgelegt, dass du in deinem Betrieb steckst. Ja. Über Laufbahn will ich gar nicht diskutieren, weil wenn überhaupt nicht. Dann wird man in der öffentlichen Verwaltung irre. Weil im Standesamt angefangen und in der Kasse geendet. Also das ist für mich unverständlich als jemand, der in die Verwaltung reingekommen ist. Aber da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ich bin auch noch gar nicht so lange dabei. 2 Jahre, 3 Jahre bald. Ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren in der öffentlichen Verwaltung und aber das lassen wir. Ich denke, das können wir mal an anderer Stelle diskutieren. Ich mache jetzt hier gleich mal nochmal ein bisschen Shameless Self-Plug. Jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es den E-Government-Podcast After Work. Der heißt eGov After Work, findet auf Jitsi statt. Da gibt es auch genau diesen Austausch. Wir sind eine bunte Truppe, so zwischen 5 und neulich waren wir über 30. Auch Chatham House Rules gelten da, und da findet auch echt ein netter, lustiger Austausch statt. Ich bin jetzt dazu übergegangen, auch da ein Thema zu setzen, und interessanterweise geht es mit dem Thema los und letztendlich landet es bei Open Source Software, wie wir jetzt ja auch gesehen haben. Da scheint es also tatsächlich Bedarf zu geben. Aber ist so, und ich glaube, wir sind nicht leer gequatscht, aber ich denke, wir sollten die Zuhörer nicht noch länger abschweifen. Wir setzen uns auf jeden Fall nochmal zusammen und reden über die anderen Dinge. Letzte Worte zum Next-Netzwerk. Klickt euch auf die Website, meldet euch zum Newsletter an, kommt zu einer Veranstaltung, werdet Teil der Community und des Verteilers, und wenn ihr eine findet, die es noch nicht gibt, dann gründet sie mit uns und werdet ehrenamtlich. Genau, next-netz.de. Thank you. Dann so ist es. Vincent, vielen, vielen Dank. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ich hoffe, euch hat es gefallen. Klickt euch auf Next-Netzwerk, bewertet uns bei iTunes und sonstigen Plattformen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Thorsten, vielen Dank auch von mir und danke für deine gute Arbeit in diesem Podcast. Sehr gern. Vincent, einen schönen Tag noch. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.